Der Hörspielmonolog »Der Abtrünnige« oder »Ein verwirrter Geist« von Albert Camus, den wir Ihnen in einer Inszenierung von Klaus Schöning aus dem Jahr 1965 vorstellen, erzählt die monströse und doch auch exemplarische Geschichte eines Eiferers, dessen leidenschaftlicher Wahn ihn ins Verderben führt. Sein missionarischer Impetus entspringt einem Bedürfnis nach unumschränkter Macht und Unterordnung. An einer Stelle heißt es: Ich träumte von der unumschränkten Macht, jener Macht, die den Gegner zur Übergabe zwingt, seine Knie zur Erde beugt, ihn schließlich bekehrt, und je größer die Blindheit, die Grausamkeit des Widersachers wird, desto lauter verkündet seine Unterwerfung die Herrschaft dessen, der seine Niederlage herbeigeführt hat. Mit dieser Lust an der Bezwingung und an der Macht, mit dieser inneren Struktur, ist es beinahe zwangsläufig, dass sich der Missionar in dem Moment, in dem er selbst und damit sein Gott geschlagen ist, freiwillig für das mächtigere Idol entscheidet. Er dient jetzt ebenso fanatisch dem Bösen, wie er zuvor dem Guten diente. Hören Sie nun Albert Camus, »Der Abtrünnige« oder »Ein verwirrter Geist«. Was für ein Kuddelmuddel, was für ein Kuddelmuddel, ein Kuddelmuddel. Ich muss Ordnung in meinen Kopf bringen. Seit sie mir die Zunge abgeschnitten haben, läuft eine andere Zunge, was weiß ich, unaufhörlich in meinem Schädel. Etwas redet oder vielleicht jemand, der dann plötzlich wieder verstummt und nachher fängt alles wieder von vorne an. Oh, ich höre zu viele Dinge. Was für ein Kuddelmuddel. Und wenn ich den Mund öffne, tönt es wie rollende Kiesel. Ordnung, eine Ordnung, sagt die Zunge, und zugleich spricht sie von anderen Dingen. Ja. Ja, nach Ordnung hat mich immer verlangt. Und eines wenigstens ist sicher. Ich warte auf den Missionar, der meine Stelle einnehmen soll. Ich befinde mich hier eine Stunde von Tagasa entfernt auf der Piste. Ich halte mich zwischen ein paar Felsbrocken verborgen und sitze auf dem alten Gewehr. Der Morgen dämmert über der Wüste. Es ist noch sehr kalt. Gleich wird es zu heiß sein. Dieses Land macht einen verrückt. Und mich? Seit so vielen Jahren, dass ich sie schon gar nicht mehr nachrechnen kann. Nein, noch ein bisschen ausgeharrt. Der Missionar muss heute Morgen kommen oder heute Abend. Und etwas später dann die Soldaten. Ich habe gehört, er werde von einem Führer begleitet. Vielleicht haben sie nur ein Kamel für sie beide. Ich werde warten. Ich warte. Ich warte. Das ist die Kälte. Die Kälte allein lässt mich zittern. Hab weiter Geduld, dreckiger Sklave. Seit so langer Zeit schon gedulde ich mich. Als ich noch daheim war, auf jener Hochebene im Massif Central, mein Vater unflätig, meine Mutter grob. Der Wein, jeden Tag die Specksuppe, vor allem der Wein. Sauer und kalt. Der lange Winter. Der eisige Wind, die Schneeverwehungen, die ekelhaften Farnkräuter. Oh, ich wollte fort. Sie verlassen und endlich zu leben anfangen. In der Sonne, mit klarem Wasser. Ich glaubte dem Pfarrer. Er erzählte mir vom Seminar. Er beschäftigte sich jeden Tag mit mir. Er hatte ja Zeit in dieser protestantischen Gegend. Er sprach mir von einer Zukunft und von der Sonne. Der Katholizismus ist die Sonne, sagte er. Und er hielt mich zum Lesen an, er hat mir Latein in meinen harten Schädel gehämmert. Intelligent, dieser Kleine, aber ein rechter Maulesel. Im Seminar waren sie alle stolz. Zuwachs aus dem protestantischen Gebiet, das war ein Sieg. Sie sahen meinem Kommen entgegen wie der Sonne von Austerlitz. Eine blässliche Sonne allerdings. Wegen des Alkohols. Sie haben den sauren Wein getrunken und ihre Kinder haben schlechte Zähne. Seinen Vater töten, das müsste man. Aber wahrhaftig keine Gefahr, dass er sich der Mission verschreibt. Sintemal er schon lange tot ist. Der saure Wein hat ihm schließlich den Magen zerleiert. Also bleibt nichts anderes, als den Missionar zu töten. Ich habe eine Rechnung zu begleichen mit ihm und mit seinen Meistern. Mit meinen Meistern, die mich betrogen haben. Mit dem dreckigen Europa. Alle haben sie mich betrogen. Die Mission, dieses Wort führten sie ständig im Munde. Zu den Wilden gehen und ihnen sagen, hier bringe ich euch meinen Herrn. Schaut ihn an, er schlägt nicht und er tötet nicht. Er gebietet mit sanfter Stimme. Er hält die andere Wange hin. Er ist der größte aller Herren. Hanget ihm an. Schaut, wie er mich zu einem besseren Menschen gemacht hat. Beleidigt mich, dann werdet ihr schon sehen. Ja, ja, ja. Ich habe geglaubt. Und ich fühlte mich als besserer Mensch. Ich war dicker geworden, ich war beinahe schön. Ich verlangte nach Beleidigungen. Wenn wir im Sommer in dicht gefügten schwarzen Reihen durch das sonnige Grenoble marschierten und Mädchen in leichten Kleidern begegneten, wandte ich für meinen Teil die Augen nicht ab. Ich verachtete sie, ich wartete darauf, dass sie mich beleidigten. Und manchmal lachten sie. Dann dachte ich, möchten sie mich doch schlagen und mir ins Gesicht spucken. Aber ihr Lachen war eigentlich nichts anderes. Seine Zähne und Stacheln zerfleischten mich. Die Beleidigung und das Leiden waren süß. Mein Beichtvater begriff mich nicht, wenn ich mich schlecht machte. Aber nein, sie haben auch Gutes in sich, Gutes. Sauren Wein hatte ich in mir, nichts weiter. Und es war auch richtig so. Wie soll man besser werden? Wenn man nicht schlecht ist. Das hatte ich aus allen ihren Lehren wohl herausgemerkt. Im Grunde hatte ich nur das begriffen, eine einzige Idee. Und als intelligenter Maulesel blieb ich nicht auf halbem Wege stehen. Ich heischte Bußübung, ich karkte mit dem kärglichen Essen. Kurz, ich wollte ebenfalls ein Beispiel sein, auf das man mich sehe. Und wenn man mich sah, dem Ehre erwies, was mich besser gemacht hatte. Durch mich hindurch ehret meinen Herrn. Unzähmbare Sonne. Sie geht auf. Die Wüste wandelt sich. Sie ist von etwas grauem Gelb. Die undankbare Stunde vor dem großen Blenden. Nichts. Noch immer nichts bis zum Horizont dort drüben, wo die Hochebene in einem Kreis noch sanfter Farben verschwimmt. Hinter mir steigt die Piste bis zur Düne, die Tagasa verbirgt. Tagasa, dessen eiserner Name seit so vielen Jahren in meinem Kopf hämmert. Der erste, der mir davon sprach, war der alte, halbblinde Priester, der zur Verrichtung seiner Andachtsübungen ins Kloster kam. Aber wieso der erste? Der einzige war er. Und was mich an seiner Erzählung in Bann schlug, war nicht die Stadt aus Salz, die weißen Mauern in der glühenden Sonne, sondern die Grausamkeit der wilden Bewohner und der Umstand, dass die Stadt allen Fremden verschlossen blieb. Ein einziger unter all denen, die versucht hatten, in sie einzudringen, ein einziger, soviel er wusste, hatte erzählen können, was er gesehen. Sie hatten ihn ausgepeitscht und in die Wüste hinausgejagt, nachdem sie Salz in seine Wunden und seinen Mund gestreut. Er hatte Nomaden getroffen, ausnahmsweise waren sie nicht fühllos, ein Glück. Und ich träumte fortan von dieser Erzählung, vom Feuer des Salzes und des Himmels. Vom Haus des Fetischs und seinen Sklaven. Vermochte man sich etwas Barbarischeres, etwas Erregenderes auszudenken? Ja, dort lag meine Aufgabe. Und ich musste hingehen und ihnen meinen Herrn zeigen. Ja, was hat man mir im Seminar nicht alles entgegengehalten, um mich davon abzubringen? Ich müsse warten, es sei kein Land für eine Mission. Ich sei nicht reif dafür, ich müsse mich besonders vorbereiten, wissen, wer ich sei. Und dann müsse man mich erst noch erproben und dann würde man sehen. Aber immer warten? Oh nein. Einverstanden, meinetwegen, mit der besonderen Vorbereitung und der Erprobung, denn sie fand in Algier statt und brachte mich so mit meinem Ziele näher. Aber im Übrigen schüttelte ich meinen harten Schädel und wiederholte immer das Gleiche, zu den wildesten Barbaren gehen und mit ihnen leben, ihnen in ihrer eigenen Umgebung und sogar im Hause des Fetischs. Durch das Beispiel zeigen, dass die Wahrheit meines Herrn stärker war. Sie würden mich zweifellos beleidigen, aber die Beleidigungen flößten mir keine Angst ein. Sie gehörten zur Beweisführung. Und durch die Art und Weise, wie ich sie erduldete, musste ich diese Wilden unterwerfen. Wie eine machtvolle Sonne. Machtvoll, ja, das war das Wort, von dem ich mir ohne Unterlass die Zunge kitzeln ließ. Ich träumte von der unumschränkten Macht. Jener Macht, die den Gegner zur Übergabe zwingt, sein Knie zur Erde beugt, ihn schließlich bekehrt. Und je größer die Blindheit, die Grausamkeit, die Selbstsicherheit und Überzeugungstreue des Widersachers ist, desto lauter verkündet seine Unterwerfung die Herrlichkeit dessen, der seine Niederlage herbeigeführt hat. Biedere, ein bisschen in die Irre gegangene Leute zu bekehren, war das klägliche Ideal unserer Priester. Ich verachtete sie, weil sie so viel vermochten und so wenig wagten. Sie hatten den Glauben nicht, aber ich hatte ihn. Ich wollte selbst von den Henkersknechten anerkannt werden, sie in die Knie zwingen und ihnen den Ruf abtrotzen. Herr, sieh deinen Sieg. Kurz, ich wollte mit dem bloßen Wort über ein Heer von Ungerechten herrschen. Oh, ich war gewiss, in dieser Sache recht zu haben. Sonst war ich meiner selbst nie sehr sicher. Aber wenn ich einmal eine Idee habe, lasse ich nicht mehr locker. Das ist meine Stärke. Jawohl. Die eigene Stärke in mir, mit dem sie alle Mitleid hatten. Die Sonne ist höher gestiegen. Meine Stirn beginnt zu glühen. Die Steine rings um mich knacken dumpf. Nur der Lauf des Gewehrs ist kühl. Kühl wie die Wiesen, wie der Abendregen einst, wenn die Suppe leise brodelte. Sie warteten auf mich, mein Vater und meine Mutter, die mir manchmal zulächelte. Vielleicht liebte ich sie. Aber das ist vorbei. Ein Hitzeschleier beginnt von der Piste aufzusteigen. Komm, Missionar, ich warte auf dich. Ich weiß jetzt, was es der Botschaft zu erwidern gilt. Meine neuen Herren haben mir die Lektion beigebracht. Und ich weiß, dass sie recht haben. Man muss es der Liebe heimzahlen. Als ich aus dem Seminar in Algier floh, stellte ich sie mir anders vor, diese Barbaren. Nur etwas hatte ich mir richtig ausgemalt. Sie sind böse. Ich hatte die Kasse des Verwalters gestohlen und die Soutane ausgezogen. Ich habe den Atlas überquert, die Hochebenen und die Wüste. Der Fahrer der Trans-Sahara-Gesellschaft warnte mich höhnisch. Geh nicht dorthin. Auch er, was hatten sie bloß alle? Und über hunderte von Kilometern die Wogen von Sand zerzaust, vom Wind vorwärts gepeitscht und wieder zurückgetrieben. Von neuem das Gebirge. Lauter schwarze Zacken und Grate, scharf geschliffen wie Eisen. Und da musste man einen Führer nehmen, um über das Meer aus braunen Kieseln zu gehen, das kein Ende nehmen wollte, das vor Hitze brüllte und aus tausend Feuer gespickten Spiegeln brannte, bis zu jener Stelle an der Grenze zwischen der Erde der Schwarzen und dem weißen Land, wo die Stadt aus Salz sich erhebt. Und das Geld, das der Führer mir gestohlen hatte, vertrauensselig, wie immer vertrauensselig, hatte ich es ihm gezeigt. Er aber ließ mich auf der Piste, ungefähr hier, nachdem er mich geschlagen hatte. Hund, dort ist der Weg. Ich halte mein Wort, geh dorthin, sie werden es dir schon beibringen. Und sie haben es mir beigebracht. Oh ja, sie sind wie die Sonne, die nicht aufhört, immerfort zu strafen, außer nachts gleißend und hoffärtig, die mich in diesem Augenblick hart straft, zu hart mit glühenden, plötzlich aus dem Boden aufschießenden Lanzen. Oh, Zuflucht, ja, Zuflucht unter dem großen Felsen, ehe sich alles verwirrt. Schatten hier tut gut. Wie kann man in der Stadt aus Salz leben? Auf dem Grund jenes von Weißglut erfüllten Beckens. Blind wurde ich in jenen Tagen, da der Brand stundenlang unbeweglich über den weißen Terrassen prasselte, die sich alle zusammenzuschließen schienen, als hätten ihre Bewohner vor Zeiten einmal vereint einen Salzberg angegriffen, ihn zuerst eingeebnet und dann in der Substanz selber die Straßen, das Innere der Häuser und die Fenster ausgehöhlt. Oder als hätten sie ihre weiße brennende Hölle mit kochendem Wasser wie mit einem Lötkolben ausgeschnitten. Nur eben, um zu zeigen, dass sie an einem Ort zu wohnen verstünden, wo sonst keiner sie vermöchte. 30 Tage von allem Leben entfernt. In dieser Vertiefung inmitten der Wüste, wo die Hitze des Mittags jede Berührung zwischen den Menschen verbietet. Ein Fallgitter unsichtbarer Flammen und siedender Kristalle zwischen ihnen aufrichtet, wo die Kälte der Nacht sie ohne Übergang einzeln in ihren Gemmen Muscheln erstarren lässt. Nächtliche Bewohner einer trockenen Eisscholle. schwarze Eskimos, die auf einmal in ihren würfligen Iglus vor Kälte zittern. Schwarz. Ja, denn sie sind in lange schwarze Tücher gekleidet. Und das Salz, das Haut und Knochen durchdringt, dessen Bitterkeit man im Polarschlaf der Nächte auf der Zunge spürt, das man im Wasser der Quelle trinkt, der einzigen in einer glänzenden Höhlung gesammelten, es hinterlässt auf ihren Gewändern manchmal schmierige Spuren wie Schnecken nach dem Regen. Regen. O Herr, einen einzigen Regen, lang und kräftig den Regen deines Himmels, dann endlich würde die allmählich unterhöhlte, fürchterliche Stadt langsam und unaufhaltsam in sich zusammensinken und gänzlich zu einem schleimigen Wildbach zerschmolzen ihre grausamen Bewohner in den Sand hinausschwemmen. Einen einzigen Regen, Herr! Was denn, welcher Herr? Sie sind die Herren. Sie herrschen über ihre unfruchtbaren Häuser, ihre schwarzen Sklaven, die sie im Bergwerk zu Tode schinden. Und jede ausgehauene Salzplatte ist ein Menschenleben wert. Sie gehen schweigend in ihre Trauerkleider gehüllt durch die mineralische Weiße der Straßen. Und wenn die Nacht hereingebrochen ist und die ganze Stadt wie ein milchiger Schemen anmutet, treten sie gebückt in den Schatten der Häuser, wo die Wände aus Salz leise schimmern. Sie schlafen einen schwerelosen Schlaf. Und sobald sie erwacht sind, erteilen sie ihre Befehle, schlagen sie drein und sagen, dass sie ein einziges Volk sind, dass ihr Gott der einzig wahre ist und dass man gehorchen muss. Dies sind meine Herren. Sie kennen kein Mitleid. Und nach Herrenart wollen sie allein sein, allein vorwärts schreiten, alleine herrschen, da sie allein die Kühnheit hatten, in Salz und Sand eine kalte, sengende Stadt zu bauen. Und ich, was für ein Kuddelmuddel. Wenn die Hitze zunimmt, schwitze. Sieh nie. Jetzt wird doch der Schatten heiß. Ich spüre die Sonne auf dem Stein über mir. Sie sticht, sie hämmert auf alle Steine nieder. Und das ist die Musik, die mächtige Musik des Mittags. Schwingung von Luft und Gestein über Hunderte von Kilometern. Wie früher wird die Stille mir vernehmbar. Ja, diese gleiche Stille war es, die mich empfing, als die Wächter mich in der Sonne vor sich führten, in die Mitte des Platzes, von dem aus die übereinander geschachtelten Terrassen sich allmählich gegen den auf den Rändern des Beckens aufliegenden Deckel aus hartblauem Himmel erheben. Da lag ich, in der Vertiefung dieses weißen Schildes, auf die Knie geworfen, die Augen zerstochen von den Schwertern aus Salz und Feuer, die aus allen Mauern zuckten. Bleich vor Müdigkeit, das Ohr blutig vom Schlag, den der Führer mir gegeben hatte, und sie, groß und schwarz, schauten mich wortlos an. Der Tag stand in seiner Mitte. Unter den Hämmern der eisernen Sonne erklirrte der Himmel weißglühendes Blech. Die gleiche Stille umfing mich, und sie schauten mich an. Die Zeit verging, sie hörten nicht auf, mich anzuschauen. Aber ich konnte ihren Blicken nicht standhalten. Ich keuchte stärker und stärker, schließlich weinte ich. Und plötzlich kehrten sie mir schweigend den Rücken und gingen alle zusammen in der gleichen Richtung davon. Auf den Knien liegend sah ich unter den langen, dunklen, bei jedem Schritt wippenden Kleidern nur ihre salzschimmernden Füße in dem roten und schwarzen Sandal mit der leicht aufwärts geschwungenen Spitze und den leise klappernden Absätzen. Und als der Platz leer war, schleppte man mich in das Haus des Fetischs. Kauernd wie heute im Schutze des Felsens und das Feuer über meinem Kopf dringt durch die Dichte des Gesteins, blieb ich mehrere Tage im schattigen Haus des Fetischs, das ein wenig höher ist als die anderen, umgeben von einem Salzwall, doch fensterlos, erfüllt von funkelnder Nacht. Mehrere Tage. Und man gab mir einen Napf mit brackigem Wasser und Körner, die man mir hinwarf für den Hühnern. Ich las sie auf. Tagsüber blieb die Türe verschlossen und doch wurde das Dunkel lichter. Als gelänge es der unwiderstehlichen Sonne, sich einen Weg durch die Salzmassen zu bahnen. Keine Lampe. Aber wenn ich mich den Wänden entlang tastete, berührte ich Girlanden von dürren Palmblättern, die die Mauern schmückten. Und im Hintergrund eine kleine, grob gehauene Tür, deren Riegel ich mit den Fingerspitzen befüllte. Später, viel später. Ich vermochte die Tage oder Stunden nicht zu zählen, aber man hatte mir eine Handvoll Körner etwa 10-mal hingeworfen. Öffneten sich beide Flügel der Tür und sie kamen herein. Einer von ihnen trat auf mich zu, der ich in einer Ecke kauerte. Ich spürte an meiner Wange das Feuer des Salzes. Ich atmete den Staubgeruch der Palmen. Ich sah ihn kommen. Einen Meter vor mir blieb er stehen, starrte mich schweigend an. Ein Zeichen, ich stand auf. Er starrte mich an aus seinen Metallaugen, die ausdruckslos in seinem braunen Pferdegesicht glänzten. Dann hob er die Hand. Immer noch unbeteiligt fasste er mich bei der Unterlippe, langsam begann er zu schrauben, bis das Fleisch aufriss. Und zwang mich dann, ohne die Zange der Finger zu lösen, mich um mich selber zu drehen und zurückzuweichen in die Mitte des Raumes, sodass ich doch wie betäubt mit blutendem Mund auf die Knie fiel. Dann kehrte er sich ab und gesellte sich zu den anderen, die den Wänden entlang standen. Sie schauten zu, wie ich stöhnte im unerträglichen Brand des schattenlosen Tages, der durch die weit geöffnete Tür floss. Und in diesem Licht tauchte der Zauberer auf. Das Haupt mit Basthaar bedeckt, den Oberkörper in einem Panzer von Perlen, mit nackten Beinen unter einem Strohrock, einer Maske aus Schilf und Gras, in der zwei rechteckige Öffnungen ausgeschnitten waren für die Augen. Ihm folgten Musikanten und Frauen in schweren, bunten Gewändern, die nichts von ihrem Körper verrieten. Sie tanzten vor der hinteren Tür, aber einen ungeschlachten Tanz mit kaum angedeutetem Rhythmus. Sie bewegten sich, weiter nichts. Und schließlich öffnete der Zauberer die kleine Tür hinter mir. Die Meister rührten sich nicht, sie schauten mich an. Ich wandte mich um und sah den Fetisch. Seinen axtgleichen Doppelkopf, seine wie eine Schlange gewundene Nase aus Eisen. Man trug mich vor ihn an den Fuß des Sockels. Man gab mir ein schwarzes Wasser zu trinken. Ein bitteres, bitteres Wasser. Und alsbald fing mein Kopf an zu brennen. Ich lachte. Das ist die Beleidigung. Ich bin beleidigt worden. Sie zogen mir die Kleider aus, schoren mir Schädel und Leib kahl, wuschen mich mit Öl, schlugen mir mit Wasser und salzgetränkten Seilen ins Gesicht und ich lachte und wandte den Kopf ab. Aber jedes Mal nahmen zwei Frauen mich bei den Ohren und boten mein Gesicht den Schlägen des Zauberers dar, von dem ich nur die viereckigen Augen sah. Ich lachte noch immer, blutüberströmt. Sie hielten inne. Niemand sprach. Nur ich. Das Kuddelmuddel begann schon in meinem Kopf. Dann hoben sie mich auf und zwangen mich, die Augen auf den Fetisch zu richten. Ich lachte nicht mehr. Ich wusste, dass ich ihm jetzt geweiht war, um ihm zu dienen, ihn anzubeten. Nein, ich lachte nicht mehr. Die Angst und der Schmerz erstickten mich. Und dort in diesem weißen Haus, zwischen diesen Mauern, die die Sonne draußen mit Feuereifer versenkte, ja, dort versuchte ich mit angespanntem Gesicht und erschöpftem Gedächtnis zum Fetisch zu beten. Es gab nur ihn und sein fürchterliches Gesicht war sogar weniger fürchterlich als der Rest der Welt. Nun hat die Sonne den Zenit ein wenig überschritten. Zwischen den Spalten des Felsens sehe ich das Loch, das in das überhitzte Metall des Himmels brennt. Einen Mund gesprächig wie der meine. Und der unaufhörlich Flammenströme über die farblose Wüste speit. Auf der Piste vor mir nichts, kein Stäubchen am Horizont. Hinter mir suchen sie mich wohl. Nein, noch nicht. Am späten Nachmittag erst öffnete man die Tür, damit ich ein bisschen hinausgehen konnte, nachdem ich den ganzen Tag das Haus des Fetischs gereinigt und die Opfergaben erneuert hatte. Noch nie hatte ein Gott mich so in seinen Besitz und seinen Dienst genommen. Mein ganzes Leben war ihm Tag und Nacht geweiht. Und der Schmerz und das Fehlen von Schmerz, denn ist nicht das Freude, waren sein. So folgte Tag auf Tag, ich unterschied sie kaum voneinander. Als verflüssigten sie sich in der sengenden Hitze und der tückischen Rückstrahlung der Salzmauern. Die Zeit war nur mein gestaltloses Plätschern, in dem einzig in regelmäßigen Abständen Schreie des Schmerzes oder des Besitzens ertönten. Ein langer, altersloser Tag, da der Fetisch herrschte wie diese blutrünstige Sonne über meinem Felsenhaus. Und jetzt wie damals weine ich vor Unglück und vor Verlangen, von einer bösen Hoffnung verzehrt. Ich will verraten. Ich lecke den Lauf meines Gewehrs und seine Seele im Inneren. Seine Seele, die Gewehre allein besitzen eine Seele. Oh ja, am Tag, da man mir die Zunge abschnitt, habe ich gelernt, die unsterbliche Seele des Hasses anzubeten. Was für ein Kuddelmuddel. Was für eine Raserei. Trunken vor Hitze und Zorn, zu Boden geworfen, auf meinem Gewehr liegend. Wer keucht da? Kann diese unaufhörliche Hitze nicht länger ertragen. Dieses Warten. Ich muss ihn töten. Kein Vogel. Kein Grashalm. Steine. Ein dürres Verlangen. Schweigen. Ihre Schreie. Diese Zunge in mir, die spricht und seitdem sie mich verstümmelt haben, das lange Leiden selbst des Wassers der Nacht beraubt. Jener Nacht, von der ich träumte, wenn ich mit dem Gott in meinem seltsamen Bau eingeschlossen war. Einzig die Nacht mit ihren kühlen Sternen und ihren dunklen Brunnen vermochte mich zu retten. Mich endlich den bösen Göttern der Menschen zu entreißen. Aber ich blieb stets eingeschlossen und konnte sie nicht betrachten. Wenn der Missionar noch lange nicht kommt, werde ich sie wenigstens aus der Wüste aufsteigen und den Himmel überfluten sehen. Kalte, goldene Traube, die vom dunklen Zenit herabhängen wird und wo ich nach Herzenslust werde trinken können. Jenes schwarze, ausgetrocknete Loch befeuchten. Endlich jenen Tag vergessen, da der Wahnsinn mich bei der Zunge fasste. Wie heiß es war. Heiß. Das Salz schmolz. So kam es mir wenigstens vor. Die Luft zerfraß meine Augen. Und der Zauberer trat ein ohne Maske. Beinahe nackt unter einem grauen, zerlumpten Kleid folgte ihm eine Frau, deren Gesicht von einer die Maske des Fetischs nachzeichnenden Tätowierung bedeckt war und nichts anderes ausdrückte als eine böse, götzenhafte Starrheit. Einzig ihr dünner, flacher Körper lebte. Er sank zu Füßen des Gottes zusammen, als der Zauberer die Tür der hinteren Kammer aufschloss. Dann ging er hinaus, ohne mich anzusehen. Die Hitze nahm zu. Ich rührte mich nicht. Der Fetisch schaute mich an über den unbeweglichen Leib hinweg, dessen Muskeln leise zuckten. Und das Götzengesicht der Frau veränderte sich nicht, als ich mich ihm näherte. Nur ihre Augen wurden größer, während sie mich starr anblickten. Meine Füße berührten die ihren. Da fing die Hitze an zu brüllen. Und das Götzenbild sagte nichts, schaute mich aus seinen geweiteten Augen an und drehte sich allmählich auf den Rücken, zog langsam die Beine an. Aber sogleich darauf... Der Zauberer hatte mich belauert, traten sie alle ein und entrissen mich. Der Frau schlugen mich entsetzlich auf die Stelle der Sünde. Der Sünde, welcher Sünde, dass ich nicht lache? Wo ist sie und wo die Tugend? Sie drückten mich an die Mauer. Eine stählerne Hand umklammerte meine Kiefer. Eine andere öffnete mir den Mund und zog an meiner Zunge. Als ich wieder zu mir kam, war ich allein im Dunkeln, eng an die Wand geschmiegt, von verkrustetem Blut bedeckt. Ein Knebel von seltsam riechenden getrockneten Kräutern steckte in meinem Mund, aber er war leer. Und in dieser Leere lebte einzig ein quälender Schmerz. Ich wollte aufstehen und fiel wieder zu Boden. Glücklich. Verzweifelt glücklich, endlich zu sterben. Auch der Tod ist kühl. Und in seinem Schatten wohnt kein Gott. Ich bin nicht gestorben. Ein junger Hass stand eines Tages mit mir zusammen auf, ging zur Tür der hinteren Kammer, öffnete sie und schloss sie hinter mir. Ich hasste die meinen. Der Fetisch war da. Und aus der Tiefe des Abgrunds, in dem ich mich befand, betete ich nicht nur zu ihm, nein. Ich glaubte an ihn und schwor allem ab, was ich bis dahin geglaubt hatte. Heil, er war die Kraft und die Macht. Man konnte ihn zerstören, doch nicht bekehren. Mit seinen leeren, verrosteten Augen schaute er über meinen Kopf hinweg. Heil, er war der Meister, der einzige Herr, dessen unbestreitbares Merkmal die Bosheit war. Es gibt keine guten Meister. Ich war so beleidigt worden, dass ein einziger Schmerz meinen ganzen Körper zum Schreien brachte. Und zum ersten Mal gab ich mich dem Fetisch hin und billigte seine unheilstiftende Ordnung. Ich betete in ihm das böse Prinzip der Welt an. Gefangener seines Reichs, Gefangener der Stadt, der Ordnung, der rechten Winkel, der viereckigen Räume, der steifen Menschen, freiwillig machte ich mich zu ihrem hasserfüllten, gemarterten Untertan. Ich verleugnete die lange Geschichte, die man mich gelehrt hatte. Man hatte mich betrogen. Einzig das Reich der Bosheit war fugenlos. Man hatte mich betrogen. Die Wahrheit ist viereckig, schwer und dicht. Sie verträgt keine Abstufungen. Das Gute ist ein Traum, ein unaufhörlich hinausgeschobenes und mit erschöpfendem Bemühen verfolgtes Vorhaben, eine Grenze, die man nie erreicht. Sein Reich ist unmöglich. Einzig das Böse kann bis zu seinen Grenzen gehen und unumschränkt herrschen. Einzig das Böse ist gegenwärtig. Nieder mit Europa, der Vernunft, der Ehre und dem Kreuz. Ja. Ich musste mich zu dem Glauben meiner Meister bekehren. Ja, ja, ich war ein Sklave vorher. Aber wenn ich auch böse bin, bin ich kein Sklave mehr. Trotz meinen gefesselten Füßen und meinem stummen Mund. Oh, diese Hitze macht mich wahnsinnig. Die Wüste schreit überall in dem unerträglichen Licht. Und ihm, dem anderen, dem Herrn der Sanftmut, dessen bloßer Name mich mit Abscheu erfüllt, ihm schwöre ich ab, denn jetzt kenne ich ihn. Was für ein Kuddelmuddel. Oh, wie müde ich bin. Und die Erde hat nicht gebebt. Dessen bin ich gewiss. Nicht einen Gerechten hat man umgebracht. Ich weigere mich, das zu glauben. Es gibt keine Gerechten, sondern böse Meister, die der unerbittlichen Wahrheit zur Herrschaft verhelfen. Ja, allein der Fetisch hat die Macht. Er ist der einzige Gott auf dieser Welt. Der Hass ist sein Gebot, die Quelle allen Lebens, das frische Wasser, frisch wie die Minze, die den Mund kühlt und den Magen verbrennt. Da bin ich ein anderer geworden. Sie merkten es. Ich küsste ihnen die Hand, wenn ich ihnen begegnete. Ich gehörte zu ihnen, bewunderte sie stets aufs Neue, vertraute ihnen. Ich hoffte, sie würden die Beine verstümmeln, wie sie mich verstümmelt hatten. Und als ich erfuhr, dass der Missionar kommen werde, wusste ich, was ich zu tun hatte. Am späten Nachmittag sah man einen Wächter auftauchen, der auf dem Rand des Beckens dahinrannte. Und ein paar Minuten später wurde ich ins Haus des Fetischs geschleppt und die Türe geschlossen. Einer von ihnen hielt mich im Dunkeln mit der Drohung seines kreuzförmigen Säbels am Boden nieder. Und die Stille währte lange, bis schließlich ein ungewohnter Lärm die sonst so ruhige Stadt erfüllte. Stimmen, die meine Sprache redeten, aber sobald sie erklangen, senkte sich die Spitze der Klinge auf meine Augen. Und mein Wächter starrte mich schweigend an. Da näherten sich zwei Stimmen, die ich jetzt noch höre. Die eine fragte, warum dieses Haus bewacht werde, ob man die Türen aufbrechen solle, Herr Leutnant. Und die andere sagte, nein, in knappem Ton. Nach einer Weile fügte sie hinzu, es sei ein Abkommen getroffen worden, wonach die Stadt eine Garnison dulden werde, unter der Bedingung, dass sie außerhalb der Stadtwelle lagerten und die Bräuche achteten. Der Soldat lachte sie eben klein bei. Aber der Offizier war nicht so sicher. Auf jeden Fall ließen sie es zum ersten Mal zu, dass jemand kam, um sich der Kinder anzunehmen. Und das sollte der Missionar sein. Mit dem Land würde man sich später befassen. Pater Beaufort wird sogar kurz vor der Garnison eintreffen. In 2 Tagen wird er hier sein. Ich hörte nichts weiter. Unbeweglich unter der Klinge geduckt. Sie waren verrückt. Sie waren verrückt. Sie ließen es zu, dass man an ihre Stadt rührte. An ihre unbesiegbare Macht, an den wahren Gott und dem anderen, demjenigen, der kommen sollte. Würde man nicht die Zunge abschneiden? Er würde sich mit seiner unverschämten Güte brüsten, ohne etwas zu bezahlen, ohne Beleidigungen zu erdulden. Die Herrschaft des Bösen würde verzögert. Es würde wieder Zweifel geben. Von Neuem würde man seine Zeit damit verlieren, vom unmöglichen Guten zu träumen, sich in fruchtlosen Bemühungen erschöpfen, anstatt das Kommen des einzig möglichen Reiches zu beschleunigen. Und ich schaute die Klinge an, die mich bedrohte. O Macht, die du allein herrschest über die Welt. O Macht. Und ich schwor dem Fetisch, ihm meinen neuen Glauben zu retten. Meinen wahren Meister, meinen herrschsüchtigen Gott. Ich schwor ihm, ein guter Verräter zu sein. Was immer es mich kosten mochte. Ah, die Hitze lässt ein wenig nach. Die Steine vibrieren nicht mehr. Ich kann aus meinem Loch heraustreten und schauen, wie die Wüste sich nach und nach mit allen Tönungen von Gelb und Ocker und bald auch Violett überzieht. In der folgenden Nacht wartete ich, bis sie schliefen. Ich hatte das Schloss der Türe gesperrt. Mit dem gewohnten, von der Fessel bemessenen Schritt ging ich hinaus. Ich kannte die Straßen, ich wusste, wo ich das alte Gewehr finden würde, welcher Ausgang nicht bewacht war. Und ich gelangte hierher zu der Zeit, da sich die Nacht um eine Handvoll Sterne herum entfärbt, während die Wüste etwas dunkelt. Und jetzt scheint mir, ich kauere schon seit Tagen in diesen Felsen. Meine Beine sind schwach, trunken vor Hunger und Hass. Oh, oh, oh, da drüben, oh, der Missionar, am Ende der Piste tauchen zwei Kamele auf, werden größer, traben im Passgang, von kurzen Schatten bereits überholt. Sie laufen auf die lebhafte und verträumte Art, an der man sie immer erkennt. Da sind sie endlich, da sind sie. Das Gewehr, schnell das Gewehr und schnell entsichert. O Fetisch, mein Gott. Auf dass deine Macht erhalten bleibe, die Beleidigung sich vermehre, der Hass gnadenlos über eine Welt von Verdammten herrsche, das Böse auf immer Herr sei und endlich das Reich komme. Ja. Und jetzt Feuer! Feuer auf das Mitleid! Feuer auf die Ohnmacht und die ihre Nächstenliebe! Feuer auf alles, was das Kommen des Bösen verzögert! Zweimal Feuer! Und da fallen sie nach hinten, stürzen zu Boden und die Kamele fliehen geradeaus zum Horizont, wo ein Geiser schwarzer Vögel sich eben in den unveränderten Himmel erhoben hat. Ich lache heute. Heute endlich ist alles vollbracht. Sieg, ich erhebe die Arme zum Himmel, der weich wird. O Nächte, Europa, Heimat, Kindheit, warum muss ich weinen im Augenblick des Triumphs? Sind sie, meine Meister, wie ein Schwarm dunkler Vögel. Sie fürchten, ihre Stadt aufbrüllend zerfetzt zu sehen. Sie fürchten die Rache der Soldaten, die dort schon am Horizont auftauchen. Oh, verteidigt euch jetzt, ja. Schlagt zu, oh ja, schlagt zu. Schlagt mich zuerst, ihr besitzt die Wahrheit. Oh, meine Meister, sie werden die Soldaten besiegen, sie werden das Wort und die Liebe besiegen, sie werden die Wüsteneien durchqueren und über die Meere fahren, das Licht Europas mit ihren schwarzen Schleiern verdunkeln, werden ihr Salz auf dem Kontinent aussehen, alles Pflanzenleben, alle Jugend wird erlöschen. Und stumme Menschenheere mit gefesselten Füßen werden mir zur Seite unter der grausamen Sonne des wahren Glaubens durch die Wüste der Welt ziehen. Ich werde nicht mehr allein sein. Ach, wie still die Wüste ist. Und ich bin allein. Mich dürstet. Wo ist die Stadt? Dieser Lärm in der Ferne. Und vielleicht siegen die Soldaten. Nein, das darf nicht sein. Sogar wenn die Soldaten siegen, sind sie nicht böse genug. Sie werden nicht zu herrschen, verstehen? Sie werden immer noch sagen, man müsse besser werden. Und immer noch schwanken Millionen von Menschen verstört und zerrissen zwischen Gut und Böse. Fetisch! Warum hast du mich verlassen? Alles ist zu Ende. Mich dürstet. Mein Leib brennt. Ich werde sterben. Wer spricht? Niemand. Der Himmel öffnet sich nicht. Nein. Nein, Gott spricht nicht in der Wüste. Und doch, woher kommt diese Stimme, die sagt, wenn du bereit bist, um des Hasses und der Macht willen zu sterben, wer wird uns dann vergeben? Ist es eine andere Zunge in mir? Ach, wenn ich mich wiederum getäuscht hätte. Menschen, die ihr ehemals Brüder wart, einzige Zuflucht, o Einsamkeit, verlasst mich nicht. Hier, wer bist du? Zerrissen mit blutendem Mund. Du bist es, Zauberer. Die Soldaten haben dich besiegt. Dort drüben brennt das Salz. Du bist es. Mein geliebter Meister, lass dieses Hassgesicht. Sei gut jetzt. Wir haben uns getäuscht. Wir wollen von vorne anfangen. Wir werden die Stadt des Erbarmens neu abbauen. Ich will heim. Ja? Hilf mir. So ist's recht. Reich deine Hand. Gib. Eine Handvoll Salz verschloss den Mund des geschwätzigen Sklaven. Sie hörten Der Abtrünnige von Albert Camus aus dem Französischen von Guido M. Meister. Es sprach Hannes Messemer, Komposition Enno Dugend, Regie Klaus Schöning, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1965.